SWR 2 Wissen. Ärzte in der Literatur. Aus dieser Reihe von Eva Susanne Bayer hören Sie jetzt die erste Sendung Zwischen Menschenliebe und Geldgier. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die meisten Menschen, die hier im Krankenhaus liegen, ohne uns sterben würden? Es liegt in unserer Macht, ihre Körper zu heilen und die Menschen wieder gesund zu machen. Eine Szene aus einem Arztschmöker. Er kommt, sieht und heilt. So wird der Arzt gerne in der Trivialliteratur dargestellt. Wo er zupackt, da hat der Tod seine Macht verloren. Fernsehserien, Heftromane und etliche Bestseller stellen Ärzte gerne als Helfer und Heiler dar, deren Kunst selten versagt und wenn, dann nur bei Menschen, die keine Heilung verdient haben. Meist sind es Männer, gut aussehend, integer, selbstlos, mitleidig und natürlich immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Eine ideale Projektionsfläche für den Leser, der gerne glauben möchte, das Leben sei gerecht und dem Mutigen helfe Gott. Es gibt aber auch ganz andere Meinungen. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Ihr durchstudiert die große und die kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Der Mediziner ist letztlich ohnmächtig, zumindest in der Zeit Goethes. Und nach Meinung des zynischen Höllengeistes Mephistopheles war gegen den Tod kein Kraut gewachsen. Auch der Dichter Jean-Baptiste Molière zweifelte an der Kunst der Ärzte. Gern kritisierte er in seinen Stücken ihre Unfähigkeit, warf ihnen bornierten Fachjargon vor, Imponiergehabe und Geldgier. In seinem Lustspiel von 1666, Arzt wider Willen, wird Sganarelle durch die Intrige seiner unglücklichen Ehefrau in die Rolle des Arztes gezwungen und steht auf einmal vor einer schwierigen Aufgabe. Er soll ein junges Mädchen heilen, das auf geheimnisvolle Weise stumm geworden ist. Natürlich ist Sganarelle erst einmal ratlos, aber als gewitztes Großmaul kann er sein Nichtwissen gut überspielen. Und da die Eltern des Mädchens ihm mit großem Respekt begegnen, fühlt er sich in der Rolle des Pseudogelehrten zunehmend wohl. Wenn das so weitergeht, habe ich wirklich die Absicht, mich für mein ganzes Leben der Medizin zu widmen. Ich finde, das ist das beste Handwerk. Ob man es gut macht oder schlecht, bezahlt wird man in der gleichen Weise. Geht es schief, wird uns daraus kein Vorwurf gemacht. Wir können mit unserem Material ganz nach Belieben umgehen. Ein Schuster kann kein Stückchen Leder verschneiden, ohne es berappen zu müssen. Hier aber kann man einen Menschen umbringen, ohne dass es einen etwas kostet. Wir haben uns nie geirrt. Die Schuld trägt immer der Verstorbene. Und das Beste an diesem Beruf ist eben, dass unter den Toten eine Diskretion, eine Ehrbarkeit herrscht, wie sonst nirgends auf der Welt. Noch nie hat sich einer über den Arzt beklagt, der ihn umgebracht hat. Der Arzt gilt als Schicksalsmacher. Von der Wiege bis zur Bahre begleitet er die Menschen. Und man ist gerne bereit, die Heilung eines Patienten seiner Kunst, ein nicht geheiltes Leiden, dem unbarmherzigen Geschick zuzuschreiben. Ein Trugschluss, dem nicht nur Patienten, sondern auch etliche Mitglieder der Ärzteschaft zum Opfer fallen. Heute noch viel mehr als früher. Die Medizin hat in den vergangenen 100 Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Beginn und Ende des Lebens liegen sehr oft in den Händen von Medizinern. Ihre vermeintliche Allmacht verführt dazu, Medizin für eine exakte Wissenschaft zu halten. Aber das ist sie nicht. Ein Apfel fällt nach Naturgesetzen vom Baum. Ob aber eine Pille, eine Bandscheibenoperation oder Chemotherapie tatsächlich zur Heilung eines Kranken beiträgt, ist oft fraglich. Operation gelungen, Patient tot, ist keineswegs nur ein dummer Spruch. Er zeigt vielmehr die Grenzen medizinischen Handelns. Trotzdem, in keinem anderen Beruf ist die Verantwortung für Leben und Tod so sehr an eine Person gebunden. Die ärztlichen Maßnahmen werde ich zum Nutzen der Leidenden nach meinem Vermögen und Urteil treffen, Schaden und Unrecht von ihnen abwehren. Nie werde ich irgendjemandem, auch auf sein Verlangen hin, ein tödliches Mittel verabreichen oder auch nur einen Rat dazu erteilen. Ebenso werde ich keiner Frau ein keimvernichtendes Zäpfchen verabreichen. So heißt es im Eid des Hippokrates, niedergeschrieben um das Jahr 400 vor Christus. Und auch in der heute geltenden Berufsordnung für Ärzte heißt es ausdrücklich: Aufgabe des Arztes ist es, Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, sowie Leiden zu lindern. Der Arzt übt seinen Beruf nach den Geboten der Menschlichkeit aus. Doch natürlich bewahren Eid und Berufsordnung die Ärzte nicht vor Fehlverhalten. Das düstere Drama »Der Arzt seiner Ehre«, geschrieben um 1660 von dem spanischen Autor Calderón de la Barca, führt erschreckend vor, wie ein Arzt zum Mörder wird, aus Angst und wider seinen Willen. Der Adelige Don Gutierre ist unberechtigterweise davon überzeugt, seine Frau betrüge ihn. Allein der Verdacht schadet seiner Ehre, und so zwingt er den Arzt, Ludovico, die zu Unrecht Beschuldigte, im Schlaf zu töten. Ludovico, sieh, dieser Stahl wird in deine Brust sich graben, wenn du dem dich widersetzt, was ich jetzt von dir verlange. Dieser Leiche, die noch atmet, hast du jetzt den Tod zu geben. Die Ader schlagen sollst du ihr, dass alle Kraft durch den Blutverlust ermatte. Und umringt von diesem Grausen sollst du nimmer sie verlassen, bis sie aus der kleinen Wunde sich verblutend ausgeatmet. Ludovico sträubt sich, vergeblich. Der Adelige aber hat die Macht und das Messer. Zu klug, um selbst zu töten, benutzt er den Arzt als Werkzeug zum perfekten Mord durch Aderlass. Nun wäre es zumindest gerecht, wenn in Calderons Drama der Adelige entlarvt und bestraft würde. Doch Calderon ist kein Happy-End-Poet. Für ihn ist die Welt ungerecht und der Mensch letztlich böse und brutal. Gutierre wird vom König geehrt und findet eine neue Frau. Die Mannesehre steht höher als die Ethik. Das Stück zeigt aber auch die Macht des Arztes. Schon der antike Dichter Plinius meinte sarkastisch, der Arzt wäre der einzige Mensch, der in Erfüllung seines Berufs ungestraft töten dürfe. Damit er das nicht fahrlässig und mit gutem Gewissen tat, hatte er sich einer strengen Standesmoral zu unterwerfen. Lauter und redlich werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Für das Leben und gegen den Tod sollte er kämpfen. Aber wie, wenn er erkannte, dass die Krankheit unheilbar und tödlich war, wie damals zum Beispiel Krebs? Einflussreiche Philosophen wie Aristoteles und Platon sprachen sich gegen eine Behandlung unheilbar Kranker aus. Auch behinderte Menschen hatten kein Mitleid zu erwarten. Ärzte sollten sich nicht in den Ratschluss der Götter einmischen. Dem konnten später christliche Ärzte nur partiell zustimmen. Für sie war es Pflicht, Todkranken zumindest beizustehen und ihr Leiden mit Heilkräutern zu mildern, unabhängig davon, ob der Patient arm oder reich war und welche Beziehung der Arzt zu ihm hatte. Kranken zu dienen hieß, Gott zu ehren. In einem Gebet aus dem 12. Jahrhundert bittet ein Arzt um weise Einsicht. Schenke mir die Liebe zu meiner Kunst und deinen Kreaturen. Verschone mich in meiner Berufsausübung vor Geldgier und Ehrgeiz, denn diese stehen Wahrheit und Menschenliebe feindlich gegenüber. Erhalte mir die Kraft von Körper und Seele, dass sie zu liebevoller Hilfe in der Lage sind, zur Unterstützung von Armen und Reichen, Guten und Schlechten, Freund und Feind. In demjenigen, der leidet, lass mich nur das menschliche Geschöpf sehen. Erleuchte meinen Verstand, dass er das Klare sieht und auch das, was verborgen ist. Wahrscheinlich war es ein Mönch, der so betete. Bis ins 12. Jahrhundert waren vor allem Mönche Ärzte. Kranke wurden in Klosterhospizen betreut. Dann aber bekamen die Klöster Konkurrenz. In den Städten Paris, Bologna, Padua, Neapel, Montpellier und Oxford wurde an den neu gegründeten Universitäten Medizin ein Studienfach. Für kleinere Übel sorgten nach wie vor die Wundärzte. Zu Beginn war die Medizin ein Bereich der Geisteswissenschaften. Sie war der Ethik, ja auch der Theologie untergeordnet. Das garantierte, so dachte man, gewissenhaften Gebrauch der Macht. Doch die weltlichen Ärzte waren noch viel weniger gegen die Untugenden gefeit, die schon der Mönchsarzt als bedrohlich empfunden hatte: Ehrgeiz und Geldgier. Diese beiden Eigenschaften wirft man auch später noch den Ärzten vor. Doch wie konnte ein hilfloser Kranker und medizinischer Laie unterscheiden, ob er einem redlichen oder unredlichen Arzt, einem Könner oder einem Stümper in die Hände gefallen war? Man appellierte deshalb von der Antike bis zur Gegenwart an die Tugend, an das ethische Empfinden von Medizinern. Im späten 18. Jahrhundert warnt Adolf von Knigge in seinem Bestseller »Umgang mit Menschen«: Es gibt aber unter den Söhnen Äskulaps auch unzählige Leute von ganz anderer Art. Leute, denen der Doktorhut das Privilegium gibt, an armen Kranken Versuche ihrer Unwissenheit zu machen. Leute, die den Körper des Patienten wie ihr Eigentum, wie ein Gefäß ansehen, in welches sie nach Willkür allerlei flüssige und trockene Materialien schütten dürfen, um wahrzunehmen, welche Wirkung durch den Streit dieser salzartigen, sauren und geistigen Dinge hervorgebracht wird und wobei sie nichts wagen, wie höchstens, dass das Gefäß zugrunde geht. Wieder andere kleben am Systemgeist, an Mode und schieben nie auf ihre Blindheit, sondern auf die Natur die Schuld, wenn ihre Arzneimittel andere Wirkungen hervorbringen wie die, welche sie aus Vorurteil ihm zutrauen. Endlich noch andere halten aus Gewinnsucht die Genesung der Leidenden auf, um desto länger nebst dem Apotheker und Wundarzte den Vorteil davon zu ziehen. Eine Ars lucrativa, eine einträgliche Kunst, nannten schon antike Kritiker die Medizin. Der griechische Komödienautor Aristophanes schrieb: Wo kein Geld ist, da ist auch keine Kunst. Auch das Mittelalter schmähte Habsucht und Säckelkunst und forderte, dass ein Arzt sein Honorar nach dem Vermögen des Patienten berechnete. Arme sollten umsonst behandelt werden. Aber Ärzte stehen sowieso in einer finanziellen Zwickmühle. Bleibt der Kranke krank, so bleibt er eine verlässliche Einnahmequelle. Wird er aber gesund, was ja das Ziel der ärztlichen Kunst sein sollte, verliert der Arzt einen Kunden. George Bernard Shaw, ein scharfzüngiger Kritiker der Ärzte, schrieb 1906 in der Vorrede zu seinem Theaterstück »Arzt am Scheideweg«: Es ist nicht die Schuld unserer Ärzte, dass die medizinische Behandlung der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie gegenwärtig geübt wird, ein mörderischer Unsinn ist. Wenn eine gesunde Nation, die beobachtet hat, dass man dem Bedarf an Brot vorsorgen kann, indem man Bäckern ein pekuniäres Interesse am Backen einräumt, einem Chirurgen ein pekuniäres Interesse daran einräumt, einem das Bein zu amputieren, so genügt diese Tatsache vollauf, um einen an der erwarteten Menschenfreundlichkeit verzweifeln zu lassen. Aber genau das haben wir getan. Lustspieldichter von Aristophanes bis Shaw mochten nicht recht an die Tugend der Ärzte glauben. Denn ärztliche Kunst ist ja nur ein Teil des Berufs. Gute Manieren, Selbstbewusstsein, ein bisschen Theaterspiel gehören dazu. All das hilft nicht nur im Umgang mit den Patienten, sondern auch mit deren Angehörigen. Ein barocker Medizinkommentar riet: Deshalb sagt der Arzt zu den Angehörigen, dass die Erkrankung äußerst ernst sei. Gewinnt der Patient daraufhin seine Gesundheit zurück, wird man sie dem Pflichteifer und der Kenntnis seines Arztes zuschreiben. Bezeichnete er dagegen die Krankheit als leicht, wird er im Fall der Genesung des Kranken kein Lob ernten, da die Krankheit, wie er es darstellte, eben nur leicht war. Stirbt der Patient aber, wird dies sogar als Fehler des Arztes gelten, der sich in Diagnose und Prognose geirrt hat. Bis ins 19. Jahrhundert hinein teilte sich die Ärzteschaft in zwei Kategorien. Die einen hatten bei einem namhaften Gelehrten an einer Universität studiert, sprachen Latein und besaßen ein reiches theoretisches Wissen. Selbstverständlich verlangten sie hohe Preise. Nur Wohlhabende konnten sie sich leisten. Für das arme, einfache Volk gab es dagegen die Wundärzte, bis hinunter zu den Badern und Zahnreißern auf dem Marktplatz. Sie wurden je nach Vermögen der Patienten entlohnt und kein Berufsethos band sie. Trotzdem hatten sie oft viel größere praktische Erfahrungen als die Universitätsabsolventen. Wenn Jean-Baptiste Molière Schimpf und Schande über die medizinische Zunft goss, meinte er jedenfalls die Universitätsgelehrten, die oft aus finanziellem Interesse alles taten, damit der begüterte Patient eine reiche Geldquelle blieb. In seiner Komödie »Der eingebildete Kranke« geht es erstmals in der Literatur um einen Hypochonder. Der um seine Gesundheit besorgte Argan ist ein williges Opfer für die absolut inkompetenten, geldgierigen Ärzte und Apotheker. Um einen Arzt in der Familie zu haben, geht Argan so weit, dass er seine Tochter mit einem beschränkten und aufgeblasenen jungen Arzt verkuppeln will. Argans Bruder Beroald wäscht dem Hypochonder gründlich den Kopf. Wie ist es nur möglich, dass du von deinen Apothekern und deinen Ärzten nicht loskommst? Willst du denn durchaus krank sein, obwohl die Menschen und die Natur selbst dich auslachen? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich keinen Menschen kenne, dem es so gut geht wie dir und dass ich mir keine kräftigere Konstitution wünsche als die deine. Es gibt einen schlagenden Beweis für deine vorzügliche Gesundheit. Deine Zimperlichkeit hätte dich längst zugrunde gerichtet und die vielen Arzneien, die du schluckst, hätten dich längst in die Grube gebracht, wenn du nicht ungewöhnlich robust wärest. Warum soll denn ein Mensch einen anderen nicht heilen können? Aus dem einfachen Grund, weil die Kräfte, die unsere Maschine treiben, ein unerforschliches Geheimnis sind. Die Natur hat unseren Blick mit dichten Schleiern verhüllt, sodass jedes Erkennen unmöglich ist. Deiner Ansicht nach wissen die Ärzte also nichts? So ist es. Molière dachte übrigens genauso wie der kritische Beroald. Obwohl er schwer krank war, konsultierte er keinen Arzt. Er starb fast auf offener Bühne, nachdem er den eingebildeten Kranken Argan gespielt hatte. Nun mag mancher mit Recht einwenden, dass die ärztliche Kunst sich zu Molières Zeiten vor allem aufs Aderlassen und aufs Klistierverpassen beschränkte. Von Bakterien, Viren oder Sepsis hatte man noch keine Ahnung. Die meisten Krankheiten, die heute heilbar sind, waren damals tödlich. Auch die Hygiene, auf die man heute so sehr achtet, war noch kein Thema. Aber trotz der aus heutiger Sicht fatalen Wissenslücken erfreuten sich Mediziner schon in der Barockzeit hoher Anerkennung. Sie konnten nämlich ihren Patienten Krankheiten einreden und die eingeredete Krankheit dann selbstverständlich heilen. Zu diesem Thema schrieb der französische Schriftsteller Jules Romain 1923 das ebenso listige wie lustige Schauspiel Dr. Nock oder Der Triumph der Medizin. Ort der Handlung ist ein entlegenes Bergdorf mit Namen Saint-Maurice. Der alte Landarzt Dr. Papelet hört mit seiner Arbeit auf und verkauft seine Praxis an einen etwas undurchsichtigen Herrn namens Nock. Dessen Referenzen sind höchst dubios. Der Zuschauer vermutet bald und sicher zu Recht, dass Nock ein windiger Hochstapler ist. Doch Dr. Papelet meint, ein vorzügliches Geschäft gemacht zu haben, denn er hat seine Praxis teuer verkauft, obwohl sie schlecht lief. Die Dorfbewohner sind stark wie Baumstämme. Das Klima ist rau. Neugeborene mit schwacher Konstitution sterben in den ersten 6 Monaten. Selbstverständlich ohne, dass ein Arzt gerufen wird. Und wer überlebt, ist zäh wie Juchtenleder. Immerhin gibt es hier Leute, die zu Schlaganfällen neigen und Herzkranke. Aber die ahnen nichts davon und sterben so um die 50 wie vom Blitz getroffen. Solche Arztabstinenz will Dr. Nock nicht hinnehmen. Schließlich hat er seine angebliche Dissertation auf die These gegründet. Gesunde sind Menschen, die nicht wissen, dass sie krank sind. Jules Romain greift nicht den ehrbaren Arzt an, sondern den Scharlatan und Geschäftemacher. Der ist überaus erfolgreich. Als er jetzt hört, dass im Ort rund 6000 wohlhabende Bürger kerngesund dahinleben, steht für ihn fest. Verehrtester Kollege, Sie haben in Saint-Maurice eine große Gelegenheit verpasst und haben Ihre Zeit damit verbracht, Disteln wachsen zu lassen, wo ein üppiger Obstgarten hätte blühen können. Nock wird sich nicht mit brachliegendem Acker begnügen. Kaum ist er im Ort, diktiert er dem Neuigkeitenausrufer, er solle verkündigen: Aus wahrer Menschenfreundlichkeit und um dem beängstigenden Vormarsch aller möglichen Krankheiten Einhalt zu gebieten, die unseren einst so gesunden Landstrich überziehen, beehrt sich Dr. Nock, der Bevölkerung mitzuteilen, dass jeden Montagvormittag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr eine kostenlose Sprechstunde für alle Bewohner der Gemeinde und des Landkreises stattfindet. Wie den Ausrufer spannt Nock auch den Dorflehrer für seine Zwecke ein. Er soll ihm helfen, die Bevölkerung in Hygienefragen zu beraten. Das Ganze mit eindrucksvollen Bildern garniert. Bazillen in riesigen Vergrößerungen, infizierten Lymphknoten, Darmdurchbrüchen. Und das alles nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe. Mit Hilfe von Theorien und gestützt auf Experimente bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass jeder von uns ein potenzieller Krankheitsträger ist. Auch beim Apotheker stößt Nock auf offene Ohren. So ist der Boden bereitet, aus dem Krankheit sprießen kann. Gesundheit ist ein Wort, das dem modernen Wissen nicht mehr standhält. Die kostenlose Sprechstunde lockt die Leute in seine Praxis. Und sind sie erst einmal da, erliegen sie der Beredsamkeit und der Panikmache von Nock. Als der alte Dr. Papelet ein paar Monate später zu Besuch kommt, zeigt der Landkreis ein anderes Gesicht. Das einzige Hotel ist jetzt ein Krankenhaus. Der medizinische Fortschritt, den es bis dahin nur in der Stadt gab, ist eingekehrt und Nock gilt als Wohltäter. Schließlich hat er die kostenlose Sprechstunde eingeführt und Geld nimmt er nur von den Betuchten, von denen es allerdings viele gibt. Am Ende des Stückes blickt Nock befriedigt auf ein medizinisch voll versorgtes Gebiet. In 250 dieser Häuser liegen in 250 Stuben und Kammern Menschen, die an die Medizin glauben, stehen 250 Betten. Nachts ist es noch eindrucksvoller, dann brennen dort Lichter. Nicht Kranke schlafen in der Finsternis, sie zählen nicht. Die Kranken aber lassen eine Kerze oder ihr Licht brennen. So ist der ganze Umkreis zu einem Sternhimmel geworden, dessen Schöpfer ich bin. Stellen Sie sich vor, dass es in wenigen Augenblicken 10 Uhr schlagen wird. Für meine Kranken das Zeichen zur zweiten rektalen Fiebermessung. In kurzem werden 250 Thermometer gleichzeitig von hinten... Der Arzt, nicht Heiler, sondern Händler. Eine herrliche Satire auf die Ökonomisierung des Medizinbetriebs und die Gutgläubigkeit der Patienten. Verschone mich vor Geldgier und Ehrgeiz. Erhalte mir die Kraft von Körper und Seele, dass sie zu liebevoller Hilfe in der Lage sind, zur Unterstützung von Armen und Reichen, Freund und Feind. In demjenigen, der leidet, lass mich nur das menschliche Geschöpf sehen. So hatte der Mönchsarzt aus dem 12. Jahrhundert zu Gott gebetet. Ganz in dieser Tradition steht der Arzt Rieu in Albert Camus' berühmtem Roman »Die Pest«, erschienen 1947. Es ist ein Arztroman, ein literarisches und zugleich philosophisches Werk. Rieu kann nicht mehr an Gott glauben. Dennoch sind ihm Anmaßung und Ehrgeiz fremd. Er ist ein gottloser Barmherziger. Hilflos sein und dennoch handeln. Angesichts der Sinnlosigkeit des eigenen Tuns nicht aufgeben. Der Arzt mit all seinen Grenzen ist für Camus der moderne Sisyphus. Der französische Literaturnobelpreisträger schildert das Ausbrechen der Pest in der algerischen Stadt Oran, Anfang der 40er Jahre. Natürlich ist das eine Fiktion. Für Camus ist die tödliche Krankheit eine Metapher für blindes Schicksal, für Gewalt und den allgegenwärtigen Tod. Camus fragt, wie kann man angesichts des alles zerstörenden Todes trotzdem leben? Der gegenüber der Epidemie ohnmächtige Arzt Bernard Rieu ist für Camus das Ideal eines Menschen, der angesichts der Absurdität des Daseins nicht verzagt und nicht in Selbstmitleid oder gar Selbstmord flieht. Der Leser lernt ihn als tüchtigen, sensiblen, seinem Beruf ergebenen Arzt kennen. Vor der Pest empfing man Rieu als Retter. Mit 3 Pillen und einer Spritze würde er alles in Ordnung bringen. Und man drückte seinen Arm, während man ihn durch den Gang zog. Das war schmeichelhaft, aber gefährlich. Schmeichelhaft, weil man die Genesung des Patienten seiner Kunst zuschreibt. Gefährlich, weil er sich als Sieger über den Tod überschätzen könnte. Aber den Tod kann niemand besiegen. In seiner philosophischen Betrachtung »Der Mythos des Sisyphus«, ein Versuch über das Absurde, schrieb Camus 1942. Das Aufbegehren des Fleisches gegen den Tod ist das Absurde. Angesichts der verheerenden Seuche ist Rieus Können vergeblich. Der bereitstehende Impfstoff nützt so gut wie nie. Heilen und helfen kann er nicht. Trotzdem hält er stand. Hier in der täglichen Arbeit war die Gewissheit. Ausschlaggebend war, dass man seiner Pflicht gewissenhaft nachging. Rieu ist ein ganz normaler Allgemeinmediziner in einem eher ärmlichen Stadtteil. In der Gefahr der Pest packt er zu, erfüllt die Vorschriften des Gesundheitsministeriums, besucht Kranke, deren Angehörige sich gegen die Absonderung der Patienten wehren. Er impft ergebnislos, schneidet Pestbeulen auf. Seine Rolle war, die Diagnose zu stellen. Abdecken, sehen, beschreiben, eintragen, dann verurteilen. Das war seine Aufgabe. Gattinnen packten seine Handgelenke und heulten: »Herr Doktor, retten Sie ihm das Leben!« Aber er war nicht da, um das Leben zu retten. Er war da, um die Absonderung vorzuschreiben. Aus Selbstschutz versucht Rieu, einfach zu funktionieren und keine Gefühle in sich hochkommen zu lassen. Doch er ist zu warmherzig, um bei solch einem Leid unbeteiligt zu bleiben. Als er dem schrecklichen Todeskampf eines Kindes ohnmächtig zuschauen muss, führt er ein Gespräch mit Panelou, dem Priester, der hinter der Epidemie eine Strafe oder einen Fingerzeig Gottes vermutet. Rieu wandte sich Panelou zu. »Die Übermüdung ist eine Art Wahnsinn. Und es gibt Zeiten in dieser Stadt, da ich nur mehr meine Empörung spüre.« »Ich verstehe«, murmelte Panelou. »Es ist empörend, weil es unser Maß übersteigt. Aber vielleicht sollten wir lieben, was wir nicht begreifen können.« Rieu richtete sich mit einem Schlag auf. Mit der ganzen Kraft und Leidenschaft, derer er fähig war, schaute er Panelou an und schüttelte den Kopf. »Nein, Pater«, sagte er, »ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe, und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemacht hat werden.« Die philosophische Botschaft des Romans, obwohl der Tod und das Böse nicht zu besiegen sind, muss der Mensch leidenschaftlich dagegen revoltieren, barmherzig und solidarisch sein. Darin zeigt sich seine Größe und seine Freiheit. Camus vergleicht die Haltung des Arztes Rieu mit dem Schicksal des Sisyphos. Dieser König der Antike hatte die Götter herausgefordert und wurde dazu verurteilt, in alle Ewigkeit einen schweren Stein einen Berg hinaufzuwälzen. War der Stein oben, dann rollte er sofort wieder ins Tal. In seiner philosophischen Schrift »Der Mythos Sisyphos« schreibt er: »Ich verlasse Sisyphos am Ende des Berges. Seine Last findet ihn immer wieder. Nur lehrt Sisyphos uns die größere Treue, die Götter leugnet und die Steine wälzt. Auch findet er, dass alles gut ist. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steines, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« Ärzte in der Literatur. Aus dieser Sendereihe in SWR 2 Wissen hörten Sie den ersten Beitrag »Zwischen Menschenliebe und Geldgier«. Das Manuskript schrieb Eva Susanne Bayer. Das Thema morgen: Hilfe für geheilte Krebspatienten.